Ja, sieben Arten des Glaubens. Die Bibel spricht von verschiedenen Arten des Glaubens. Es ist dabei so, als blätterten wir durch ein Fotoalbum und unsere Enkelkinder, die sitzen oft mit der Oma zusammen und gucken so die Fotoalben durch. Und die Oma kann wunderbar erklären, was das für Großtanten und Großonkels sind. Und so sind verschiedene Schnappschüsse von den einzelnen Familienmitgliedern immer wieder dabei. Und irgendwo finden wir uns alle ja in einem solchen Fotoalbum wieder. Es wird ein Schnappschuss heute Morgen von dir und bestimmt auch einer von mir dabei sein. Übertragen, das Großartige ist, dass unser Glaube aber dennoch wachsen kann, sich verändern kann und dass wir von einer Ebene oder von einer Art des Glaubens zur nächsten gelangen können. Die erste Art des Glaubens nennt sich Schiffbruch im Glauben. Im 1. Timotheus 1, Vers 19 heißt es, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben, unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. Nun, diese beiden Männer, Hymenäus und Alexander, haben ein gutes Gewissen oder ihr gutes Gewissen von sich gestoßen. Sie verwarfen ihr gutes Gewissen. Von sich stoßen und verwerfen geben den verwendeten Begriff genau wieder. Das ist so, als ob ein Seemann, der nichts als ein Kompass zum Navigieren dann an Bord dabei hat, sich entschließt, diesen Kompass dann auch noch über Bord zu schmeißen. Das ist das, was mit unserem Gewissen geschieht, wenn wir das Gewissen über Bord schmeißen. Wir dürfen unser Gewissen nicht über Bord werfen. Es ist unser Gewissen, was uns von Sünde überführt und die Wahrheit lehrt. Unser Gewissen sagt uns auch, was vom Heiligen Geist ist. Und die beiden aufgeführten Männer, Hymenäus und Alexander, verwarfen ihr gutes Gewissen. Hymenäus und Alexander hatten einmal eine wirklich echte Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott, aber dieser Glaube an Christus erlitt bei ihnen Schiffbruch. Paulus spricht von Alexander, dem Kupferschmied, noch einmal. Er sagte, er fügte mir viel Schaden zu und widerstand unseren Worten. Hymenäus hat Lügen über die Auferstehung verbreitet und manche dadurch vom Glauben abgebracht. Als nächstes sehen wir uns mal Totenglauben an. Keine Angst, es wird heute auch noch positiver. Ja, also es bleibt nicht so. Jakobusbrief 2, die Verse 20 und 26. Dort heißt es, willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist. Ich mag an dieser Stelle immer eine sehr moderne Vision, die sagt, Glaube ohne Taten ist tot. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Taten tot. Merkmal, toter Glaube handelt nicht. Toter Glaube sagt, ich glaube, Gott begegnet meinen Nöten, aber beteiligt sich nie an der Sammlung, gibt also keinen Zehnten. Toter Glaube sagt, ich glaube, Gott heilt, ruft aber nie die Ältesten. Toter Glaube sagt, die Bibel gibt Antworten für das Leben, aber er studiert die Bibel nie. Toter Glaube sagt, ich glaube, ich bin zum Dienst berufen. Und lässt sich nicht ausbilden. Das ist toter Glaube. Glaube ist immer eine Handlung. Glaube ist nicht nur Reden. Glauben ist Handeln. Die dritte Art von Glauben ist der ungeheuchelte Glaube. 1. Timotheus, Brief 1, Vers 5. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Louise und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt auch in dir. Ungeheuchelter Glaube, das heißt nicht geschauspielert, nicht vorgetäuscht, sondern wirklich echt. Manche verhalten sich nur so, als ob sie glauben, sie tun so, als ob. Wenn wir Dinge tun, um Menschen zu beeindrucken, dann mag das die Menschen sicherlich beeindrucken, aber nicht Gott, denn Gott sieht die Sache ganz klar auch im Kern. Die Frage ist, haben wir das Echte? Hast du diesen echten Glauben? Ist dein Glaube echt oder ist er nur gefälscht? Eins, wonach sich diese Generation heute wirklich sehnt, ist Echtheit. Und ich denke, Menschen, die lang und breit über Glauben reden, die sind nicht gefragt. Sie wollen Menschen sehen, die in ihrem Alltag Gott vertrauen, was sich durch Echtheit und Resultate in ihrem Leben dann zeigt. Wenn du nur äußerlich mitgegangen bist und ein Großteil deines Verhaltens ist antrainiert und ein religiöses Ritual, dann lass doch einfach wieder Frische und Spontanität mit Gott deinen Alltagstrott durchkreuzen. Entdecke neu, wie einfach es ist, Gott und Jesus Christus zu vertrauen, und kehre zu ernsthaften, echten Glauben und damit zu Gott zurück. Und dazu gehört eben auch die Glaubensart echter Glaube. Im 2. Korintherbrief 13, Vers 5 schreibt Paulus: Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Prüft euch, ob ihr im Glauben echt seid. Vorgetäuschter, unechter Glaube wird schnell auffliegen. Aber Achtung, wir stehen im Kampf. Die Bibel sagt, wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Aber wenn wir nur eine unechte Nachbildung sind, werden wir es in unserem Kampf nicht schaffen. Wir können echten Glauben nur aus dem Wort Gottes bekommen. Glaube kommt aus dem Hören und Hören aus dem Wort Gottes und durch Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und die vierte Art des Glaubens ist Kleinglaube. Vier Dinge gehen mit Kleinglauben einher. Schauen wir zunächst mal Matthäus Evangelium Kapitel 6, Vers 25, 27, 28 und 30, 31. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen, sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Kleinglaube sorgt sich um kleine Dinge. Wie kann aus Kleinglaube großer Glauben werden? Wenn du von kleinen zu großen Glauben kommen willst, erkenne zunächst einmal, dass dein himmlischer Vater um dich kümmert, so wie es uns zugesagt ist. Er weiß, was du brauchst, er verliert dich nicht aus den Augen. Gott weiß immer genau, wo du bist, was in deinem Leben passiert, und er kümmert sich um dich. Sei dir dessen wirklich gewiss. Und dazu gehört eben auch, das Erste wirklich an die erste Stelle zu setzen. Matthäus 6, 32 bis 34. Denn nach diesem allen trachten die Nationen oder die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Nachdem du das Erste an die erste Stelle setzt, brauchst du dich nicht zu sorgen. Das ist das Geheimnis. Und das zweite Merkmal bei Kleinglaube ist, Kleinglaube wird panisch, wenn plötzlich Stürme aufkommen. Auch wieder Matthäus Evangelium Kapitel 8, die Verse 23 bis 27. Und als er, Jesus, in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger, und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Es kam also plötzlich ein Sturm auf. Das geschieht auch in unserem Leben. Da kommt eine unerwartete Rechnung oder ein ärztlicher Befund, etwas unerwartet bei deinem Kind. Alles war gut und plötzlich bist du mitten in einem Sturm. Und Kleinglaube reagiert dann panisch. Vers 27 sagt uns, warum Kleinglaube und Angst dich überkommen. Es heißt dort, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Sie hatten deswegen Angst, weil sie nicht wirklich begriffen hatte, wer das in ihrem Boot war. Und ich frage dich, wer kam in dein Lebensboot, als du errettet wurdest? Ein Mensch wie jeder andere? Oder war es Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes? War es der, der das Universum aus dem Nichts schuf, der den Ozean und die Sterne schuf, das Alpha und das Omega, der zur Rechten der Majestät in der Höhe sitzt, nachdem er die Hölle, den Tod und das Grab besiegt hat, der eines Tages wiederkommen wird, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird? Kam dieser Jesus in dein Lebensboot? Und damit ist diese Frage beantwortet. Wer ist dieser? Wenn dieser in dein Lebensboot kam, wenn ja, dann keine Angst. Er kann den Sturm stillen. Er kann deinen Sturm stillen. Und das dritte Merkmal des Kleinglaubens ist, Kleinglaube ist in den Umständen regelrecht gefangen. Petrus und die anderen Jünger sind wieder mal im Boot. Jesus wandelt auf dem Wasser. Petrus sieht ihn und bittet Jesus, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm. Was hätte er auch sagen sollen? Nein, ich bin es nicht. Aber Petrus stieg aus dem Boot und hatte festen Grund unter seinen Füßen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der stieg da richtig raus, ich weiß nicht, bäuchlings oder rücklings, über die Planke, dann hält er sich noch fest. Und dann steht der fest auf dem Wasser, noch hält er sich am Boot fest. Und dann lässt er sich los und geht aus dem Wasser, aber blickt ganz fest auf Jesus. Und dann hört Petrus ein Geräusch, was er als Seemann kannte, als Fischer. Und blickt von Jesus weg und sieht den Sturm. Ein Wunder geschieht, aber er sieht von Jesus weg und es heißt, er sah den starken Wind. Und deshalb schau auf Jesus. Und das vierte Merkmal des Kleinglaubens: Kleinglaube ist sehr vergesslich. Das ist also nicht unbedingt eine Frage des Alters, dass du vielleicht vergesslich bist. Kleinglaube ist sehr vergesslich. In Matthäus 14 speist Jesus 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen. Sie sammeln 12 Körbe voller Lebensmittelreste ein. Und kurz danach, Matthäus 15, speist Jesus über 4000 mit 7 Broten und ein paar Fischen. Und die Jünger sammeln 7 Körbe voll Speiseresten ein. Diese beiden Dinge sind gerade eben geschehen und dann in Matthäus 16, die Geschichte ist uns meistens auch bekannt, Matthäus 16, die Verse 6 bis 10. Jesus aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Sie aber überlegten bei sich selbst und sagten, Das sagt er, weil wir keine Brote mitgenommen hatten. Als aber Jesus es erkannte, sprach er: Was überlegt ihr bei euch selbst, Kleingläubige, weil ihr keine Brote habt? Versteht ihr noch nicht, erinnert ihr euch auch nicht an die 5 Brote der 5000 und wie viele Handkörbe ihr aufhobt? Auch nicht an die 7 Brote der 4000 und wie viele Körbe ihr aufhobt? Jesus sagt, ihr begreift es nicht, oder? Erinnert euch doch mal, wie konntet ihr so schnell wieder vergessen? Kleinglaube ist sehr vergesslich. Wenn wir wollen, dass unser kleiner Glaube groß wird, müssen wir uns auch immer an Gottes früheres eingreifen und seine Gnade in unserem Leben erinnern. Deshalb ist es wichtig, auch mal Rückschau zu halten und zu sagen, damals, als es anfing, als ich mich bekehrt habe, als ich mich für Jesus entschieden habe, da habe ich das und das erlebt. Und dann machst du jetzt wieder neu fest, damit du das Gleiche erlebst wie damals. Interessanterweise gibt es auch mindestens 4 Eigenschaften bei großem Glauben. Großer Glaube stützt sich allein auf das Zeugnis von Gottes Wort. Wieder Matthäus Evangelium Kapitel 8, die Verse 5 bis 10. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen, um ihn und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, sondern sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir, und ich sage zu diesem: Geh hin, und er geht. Im Griechischen steht hier, und es heißt, er geht sofort. Und zu einem anderen: Komm, und er kommt sofort. Und zu meinem Knecht: Tu dies, und er tut es sofort. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Das Ergebnis, Matthäus 8, Vers 13. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund zu jener Stunde. An was macht Jesus den großen Glauben des Hauptmanns fest? Der Hauptmann wollte, dass Jesus nur ein Wort spricht. Großer Glaube braucht nur ein Wort. Großer Glaube erkennt die Autorität des Wortes Gottes an. Und der Hauptmann sagt, das reicht, nur ein Wort. Ich brauche kein Zeichen, ich brauche kein Gefühl, ich brauche nur ein Wort. Nur ein Wort aus dem Wort. Nur ein Wort aus dem Wort sollte aller Beweis sein, den wir brauchen. Alles, was großer Glaube braucht, ist das Zeugnis von Gottes Wort. Wenn du dich schlecht fühlst, weil du einen Fehler gemacht hast und Buße tust und Gott deine Sünde bekennst, ist es gleichgültig, wie du dich fühlst. Denn das Wort in 1. Johannes 1, Vers 9 sagt: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, unsere Sünden zu vergeben und uns von aller Ungerechtigkeit zu reinigen. Wenn ich mit aufrichtigem Herzen Buße tue und die Sünde Gott bekenne, hat mich das Blut Jesu Christi gereinigt. Meine Gefühle haben von da an nichts mehr damit zu tun. Wenn das für Vergebung wahr ist, dann ist das aber auch für Heilung wahr. Dann ist es auch für jede andere Verheißung im Wort Gottes wahr. Großer Glaube sagt eben nur ein Wort. Also kein Wort, kein Glaube. Glaube kommt aus dem Hören, und Hören kommt durch das Wort Gottes. Die zweite Eigenschaft vom großen Glauben ist, großer Glaube ist beharrlich. Er gibt nicht auf. Matthäus 15, 21 bis 28. Eine wunderbare Begebenheit. Jesus ging von dort weg und zog in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach: Erbarme dich, meiner Herr, Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. In einer anderen Übersetzung heißt es so ganz krass: Jesus ignorierte sie völlig. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen: Entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach: Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach: Ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach: O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde. Genau wie beim Hauptmann sagte Jesus zu dieser kananäischen Frau: Dein Glaube ist groß. Und großer Glaube gibt nicht auf, selbst wenn der Himmel zu schweigen scheint. Hast du je gebetet und es schien, als würde Gott dir mit keinem Wort antworten, also dich richtig ignorieren? Es wird Zeiten geben, wo du betest und du hast den Eindruck, die Pforten des Himmels seien fest verschlossen. Die Frau wusste, dass Jesus es tun konnte, und sie gab nicht nach, bis sie ihr Wunder hatte. Jesus antwortete ihr nicht, und die Jünger versuchten, sie loszuwerden, aber sie geht nicht. Diese kananäische Frau gab nicht auf. Sie wollte nicht aufgeben. Großer Glaube gibt nicht auf. Schweigen ist für großen Glauben keine Absage. Verzögerung ist für großen Glauben keine Absage. Stehe auf und bete Gott an, gerade wenn es scheint, als würdest du nicht durchkommen und nichts funktioniert. Das ist genau, was diese Frau tat. Sie sagte: Herr, hilf mir. Ob das nur eine Fortsetzung ihrer Bitte war oder ob sie sagte: Herr, hilf mir, wenn ich etwas verhindere, wenn ich mich ändern muss, hilf mir, damit du mein Gebet beantworten kannst. Hilf mir um meiner Tochter willen. Das ist ein ganz gutes Gebet. Manchmal behindern wir ja Dinge. Manchmal ist es vielleicht deine oder meine zögerliche Haltung. Manchmal ist es eine Unvergebenheit. Manchmal sind es irgendwelche Dinge. Das muss bereinigt werden. Viel öfter sollten wir Gott anbeten und sagen: Herr, hilf mir. Wenn ich eine Haltung habe, die sich ändern muss, Herr, dann wirf dein Licht in mein Herz, erforsche und erkenne mich, prüfe mich und sieh, ob ein Weg der Mühsal in mir ist. Lest öfter mal den Psalm 139, den wir gehört haben. Der Punkt dieser Geschichte ist, dass großer Glaube hartnäckig ist. Er gibt nicht auf, nur weil da eine Verzögerung ist, heißt das nicht, dass es auch eine Absage ist. Und als drittes, großer Glaube ist selbstlos. Die beiden einzigen Fälle, das ist sehr hochinteressant, die beiden einzigen Fälle, wo Jesus jemanden großen Glauben zusprach, sind die Begebenheiten mit dem Hauptmann und mit dieser Frau. Beide setzten ihren Glauben immer auch für jemand anders ein. Es war nicht für sie selbst. Großer Glaube streckt sich für andere nach Gott aus. Wir müssen über unsere persönlichen Nöte und Wünsche hinausgehen und unsere geistlichen Ressourcen nutzen, den Nöten anderer zu begegnen. Wenn du großen Glauben erfahren willst, dann bete für andere Menschen, für andere Leute. Bete für jemand, der Probleme hat. Du wirst umso leichter finden, Gott auch deine Nöte anzuvertrauen. Großer Glaube hat mit einem Herzen zu tun, das sich um andere kümmert. Großer Glaube kann nicht in einem Herzen existieren, dem die Leiden anderer Menschen egal sind. Seien es Familienangehörige, Freunde oder andere. Großer Glaube geht über die Grenzen unserer eigenen Wünsche und Nöte immer hinaus. Und das vierte vom großen Glauben ist, dass er Gott preist. Gott preisen heißt Gott groß machen. Römer 4, Vers 17, dort heißt es, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. So ein ganz klassischer Satz von Paulus, möglichst schwer zu verstehen. Ja? Gott macht Tote lebendig. Er kann das Tote neu beleben und er tut das auf eine interessante Weise. Er ruft die Dinge, die nicht existieren, als seien sie. Großer Glaube preist Gott im Voraus. Er dankt, bevor die Schmerzen verschwunden sind, bevor das benötigte Geld vorhanden ist, bevor das verlorene Kind zurückgekehrt ist. Er dankt Gott für den Segen, als wäre er bereits real vorhanden. Durch unseren Lobpreis rufen wir wie Gott die Dinge, die nicht sind, als seien sie. Glaube setzt Dinge in die Vergangenheitsform. Hoffnung bezieht sich auf die Zukunft, aber Glaube verleiht unserer Hoffnung Substanz. Wenn ich weiß, dass Gott es tun wird, dann weiß ich, dass er es tut. Und dann fängt man an zu preisen und an zu danken, bevor es sichtbar da ist. Das ist großer Glaube. Das müssen wir lernen, das geht nicht so einfach von selbst. Denn Glaube ist mein Beweis, bis das, wofür ich Gott vertraue, kommt. Wenn ich immer nur das glaube, was sowieso schon da ist, dann ist das kein Glaube. Glaube ist mein Beweis, bis das, wofür ich Gott vertraue, kommt. Diese einfache Wahrheit kann dein Leben völlig verändern. Du hast gebetet und gehofft, dass es eines Tages geschieht. Es ist Zeit, dass du es im Glauben annimmst und in der Vergangenheitsform setzt. Das tust du, indem du anfängst, Gott zu danken und ihm für die Antwort preist. Ich hoffe, das hilft dir. Probier das einfach mal aus. Kommen wir dann zur sechsten Glaubensart. Das ist der gesunde Glaube. Titus Brief 1, Vers 13, dort heißt es, das Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien. Und Titus 2, 1 bis 2, du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. In den beiden Bibelstellen ist die Rede vom gesunden Glauben. Das Wort gesund meint dasselbe wie ich bin an Leib und Seele gesund. Ich bin seelisch und körperlich gesund. Du kannst einen gesunden Glauben haben. Lass das Wort Gottes dein bester Freund werden. Wir brauchen gesunden Glauben, der aus der gesunden Lehre kommt. Das ist eine Voraussetzung für den gesunden Glauben. Und die siebte Art des Glaubens ist gegründeter Glaube. Gegründeter Glaube, Kolosserbrief 1, Vers 23. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Paulus spricht über einen Glauben, der ein Fundament unter sich hat. Es braucht meistens Zeit, ein Fundament zu legen. Ein Fundament zu legen ist nicht etwas, was man in einem ganz kurzen Moment fertig hat. Manchmal dauert ein Fundament so ein Drittel der gesamten Bauzeit eines Hauses, weil das also richtig gut gegründet werden muss. Im Kolosserbrief 2, die Verse 6 bis 7 heißt es, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Die Grundlage, das Fundament unseres Glaubens ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Um gegründeten Glauben zu haben, brauchst du eine Beziehung zu Jesus Christus. Und je besser du Jesus Christus kennst und je näher du bei ihm bist, umso stärker wird dein Glaube sein. Wie du nicht ohne das Wort Gottes glauben kannst, kannst du auch nicht ohne eine Beziehung zu Jesus Christus glauben. Das funktioniert nicht. Und ich kann es nicht verstehen, wieso es Kirchen gibt, die nicht über Jesus Christus sprechen. Es geht immer eigentlich nur um ihn, denn er ist der Retter der Welt. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist das Alpha und das Omega und er ist alles dazwischen. Gemeinschaft und eine Beziehung mit ihm schafft die Grundlage, auf der man Glauben aufbaut. Man kann sagen, dass Glaube in seiner unterschiedlichen Art das natürliche Nebenprodukt dieser Beziehung zu Jesus Christus ist. Es ist eine faszinierende Sache zu entdecken, dass seine Gnade jeden Morgen neu ist, dass er uns täglich segnet, dass es gut ist, dass er auf gute Weise in unser Leben eingreifen will, dass die Zusage Gottes stattfindet, uns zu segnen. Und je näher du zu Jesus kommst, umso mehr Glaube wird als Nebenprodukt dieser Beziehung zu unserem sehr, sehr guten Herrn Jesus Christus freigesetzt. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann wisse, es geht nicht um religiöse Rituale oder gedankenlose Zeremonien. Es geht darum, den einen zu kennen und zu lernen, der für deine Sünden am Kreuz starb und von den Toten auferweckt wurde. Rufe heute den Namen von Jesus an, du wirst es niemals bereuen. Fang an zu glauben. Ich möchte mit uns beten. Herr unser Gott, Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns Glauben schenkst. Und darum bitte ich dich, Herr, dass wir eine ganz nahe Beziehung, eine ganz innige Beziehung zu dir haben, damit dadurch bei jedem von uns großer Glaube da ist. Danke, Herr, dass du das bewirken wirst. Amen.